Ingehild aus heißer Brust gegrüßt. Du Sieger auch noch in der Flucht. Beim Jupiter, wenn hinter deinem Rücken in Staub die Feinden stürzt, was wird geschehen, wenn es dir gelingt, du Göttlicher, sie einst von Angesicht zu fassen? Was ist's? Was gibt's? Du hast in einem Kampf wetteifernder Geschwindigkeit bestanden, Neridensohn, wie losgelassener Gewittersturm am Himmelsplane brausend, noch der erstaunten Welt dir nicht gezeigt. Man könnte fragen, ob du bei Tagesanbruch, da wir zum Gefecht noch allererst uns rüsteten, den Feldstein schon gedacht dir, über welchen die Königin zusammenstürzen sollte. So sicheren Schrittes bei den ewigen Göttern hast du zu diesem Stein sie hingeführt. Doch jetzt, O Lobeheld, wirst du gefällig, wenn dich ein anderes nicht besser dünkt, mit uns dich ins Argiverlager werfen. Die Söhne Atreus rufen uns zurück. Wir werden mit verstelltem Rückzug sie in das Kamandros-Tal zu locken suchen, wo Agamemnon aus dem Hinterhalt in einer Hauptschlacht sie empfangen wird. Beim Gott des Donners. Nirgends oder dort kühlst du die Brunst dir ab, die rastlos drängend gleich einem jungen Spießer dich verfolgt. Und meinen besten Segen schenk ich dir. Denn mir ein Gräuel auch in den Tod verhasst, schweift die Megäre unsere Taten störend auf diesem Feld herum. Und gern möchte ich, gestehe ich dir, die Spur von deinem Fußtritt auf ihrer rosenblütenden Wange sehen. Steht sie noch da? Du fragst? Die Königin? Dort, allerdings. Hast du gehört, Pelide, was wir dir vorgestellt? Mir vorgestellt? Nein, nichts. Was war's? Was wollt ihr? Was wir wollen? Seltsam. Wir unterrichteten von den Befehlen dich der Atriden. Agamemnon will, dass wir sogleich ins Griechenlager kehren. Der Kriegsplan ist, die Amazonenkönigin herab nach der Dardanerburg zu locken, wo sie in beider Heere mitten um von treibenden Verhältnissen gedrängt sich muss, wem sie die Freundin sei, erklären. Und wir dann, sie erwähle, was sie wolle. Wir werden wissen, mindestens was zu tun. Ich traue deiner Klugheit zu, Pelide, du folgst der Weisheit dieser Anordnung. Denn Wahnsinn wär's bei den Olympischen, da dringend unser Krieg nach Troja ruft, mit diesen Jungfrauen hier uns einzulassen, bevor wir wissen, was sie von uns wollen, noch überhaupt nur, ob sie uns was wollen. Kämpft ihr wie die Verschnittenen, wenn ihr wollt. Mich einen Mann fühle ich. Und diesen Weibern, wenn keiner sonst dem Heere, will ich stehen. Ob ihr hier länger unter kühlen Fichten ohnmächtiger lustvoll sie umschweift, ob nicht, vom Bette fern der Schlacht, die sie umwogt, gilt mir gleich viel. Beim Stück sich will gedrein, dass ihr nach Ilium zurückgekehrt. Was mir die Göttliche begehrt, das weiß ich. Brautwerber schickt sie mir, Gefiederte genug in Lüften zu, die ihre Wünsche mit Todgeflüster in das Ohr mir raunen. Im Leben keiner schön war ich spröd, seit mir der Bart gekeimt, ihr lieben Freunde, ihr wisst, zu Willen jeder war ich gern. Und wenn ich dieser mich gesperrt bis heute, beim Zeus des Donnersgott geschah's, weil ich das Plätzchen unter Büschen noch nicht fand, sie ungestört, ganz wie ihr Herz es wünscht, auf Küssen heiß von Erz in Arm zu nehmen. Kurz geht ins Griechenlager, folge ich euch, die Schäferstunde bleibt nicht lang mehr aus. Doch müsste ich auch durch ganze Monden nach und Jahre um sie freien. Den Wagen dort nicht eher zu meinen Freunden will ich lenken, ich schwör's, und Pergamos nicht wiedersehen, als bis ich sie zu meiner Braut gemacht. Und sie die Stirn bekränzt mit Todeswunden, kann durch die Straßen häuptlings mit mir schleifen. Folgt mir! Der Rasende! Nun, so versuche doch jetzt deine Rednerkunst, O Antiloch. Lass mit Gewalt uns ihn! Fort ist er schon. Verwünscht sei dieser Amazonenkrieg.